das Schild, das Schwert, Herrn Karls, das Scharfe. Leicht tönend wie verträumt, so mild des Vogels, weides Harfe. Der Schöpfenspruch auf Pergament, der Schaffel oder Meide. Man schlägt des Fängers, niemand kennt, und Stein gesprengt, Geschweide. Er ist nicht tot, er wächst, er blüht, er steigt uns selbst entgegen. Er will in Geist und Gemüt und seinen Segen legen. Den Segen deutscher Herrlichkeit, die den Helden schafft der Ahnen. Lass uns ihn hehlen alle Zeit, die Volkssorg der Germanen. Des Rotbart flattern Kreuzpanier, des Rathaus Daches Giebel, der Hansa-Stollen des Flaggenzier und Dr. Luthers Bibel. Darüber ein Hauch, ein Dorf, Rhein-Mainz blühte. O dringend kühn in diesen Kopf, die Quellenleben hütet. Er ist nicht tot, er wächst, er blüht, er steigt uns selbst entgegen. Er will in Geist und Gemüt und seinen Segen legen. Den Segen deutscher Herrlichkeit, die Heldenschaft der Ahnen. Lass uns ihn hehlen alle Zeit, die Volkssorg der Germanen. Er blüht, er steigt uns selbst entgegen. Er will